So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur heutigen Sitzung des Team Polgef. Momentan sind wir so personell noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber das kann ja noch werden. Zu den Präliminarien. Sitzung eröffne ich jetzt um 20 Uhr. Gibt es jemand, der sich darum reißt, Protokoll zu führen? Dann machen wir das alle gemeinsam. Moderation mache ich, Aufzeichnung läuft auch schon. Damit sind wir beim Organisatorischen. Hat jemand was Organisatorisches? Das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir bei den laufenden Projekten und hier bei den bundesweiten Themenwochen. Das ist normalerweise Michael Berndt. Ja, da bist du ja. Erzähl doch mal. Ja, eigentlich möchte ich nicht erzählen, sondern die Frage stellen, wie die Vorbereitung in den anderen Gruppen ist. Es ist ja angedacht, in der parlamentarischen Sommerpause nicht nur eine, sondern dann gleich mehrere Themenwochen in einer gewissen Abfolge zu machen. Ich weiß nicht, ob jemand aus den drei Bereichen, die ich da in Klammern reingesetzt habe, aktuell da ist und was sagen kann. Digitalisierung wäre, glaube ich, wer war das jetzt, Anja oder René? Datenschutz ist Patrick Breyer, der ist auf jeden Fall nicht da. Bildung ist Michael Kittlaus, den sehe ich jetzt auch nicht. Dann würde ich mal sagen, stellen wir die Frage an sich mal zurück für den ans Ende, für den Fall, dass dann mehr Leute da sind, okay? Ja, und ich bin nicht bei der Marina Kassel, du bist aber wahrscheinlich vor Ort, vielleicht kannst du das da im Nebengespräch auch thematisieren. Nee, ich bin tatsächlich auch nicht bei der Marina Kassel, weil ich meine Eltern heimsuchen muss. Das heißt, ich muss nicht, ich möchte. Gut, dann überlegen wir uns was anderes. Naja, meine Güte, da verhaften wir am besten einfach Sebolino oder so. Okay, gut, damit wären wir beim Bundestagswahlkampf. Das ist Jürgen. Ja, schönen guten Abend. Beim Bundestagswahlkampf gibt es einige Fortschritte. Der Kandidatenflyer für alle ist im P-Shop mit Web2Print verfügbar. Wenn es da Probleme gibt, bitte sich direkt an Gordon wenden. Dann haben wir zwei Clips für Social Media, die in Social Media retweetet werden sollen, die zur Unterstützung der Unterschriften sind. Also ein Clip, eine Grafik. Dann haben wir aufgrund mit Freudig aus Neuland auch schon kleine Banner für den Infostand gemacht, letzte Woche schon in Berlin, und die sollten eigentlich auch im P-Shop erhältlich sein. Auf jeden Fall habe ich dort 5 Stück bestellen können. Beim Unterstützerunterschriften sammeln habe ich letzte Woche reingeschrieben. Ich war aber, kam leider nicht in Mumble. Macht es aus Parteisicht Sinn, wenn wir zusammen erst die großen Länder sammeln? Wir können also, wenn wir die 7 großen Länder sammeln mit 14.000 Unterschriften, haben wir über 80% aller Wahlberechtigten erreicht. Während dann die anderen 12.000 Unterschriften, sag ich mal, einfach für die anderen Länder sind. Das soll aber nicht heißen, dass wir die anderen Länder nicht sammeln. Und das soll auch nicht heißen, dass man die anderen Länder dann links liegen lässt, sondern wir müssen wirklich bis zum letzten Tag mit Vollgas weiter sammeln. Dann ist ein Infoschreiben an alle in Arbeit. Das ist gar nicht so einfach. Wir wollen das über den Bund versenden, dass es also alle Mitglieder kriegen, nicht nur Kandidaten, weil irgendwo liest nicht jeder alles, und somit ist es dann doch, macht es jetzt zwischendurch mal Sinn, so eine Zwischenmeldung an alle zu schreiben. Gut, ich hatte von Michael Berndt eine Wortmeldung gesehen. Ja, ich finde es natürlich sehr vernünftig, dass wir erst die großen Länder abarbeiten und uns dann um die kleineren kümmern. Ich möchte noch Folgendes hinweisen. Das wird ja wahrscheinlich dann so in den letzten 2 Wochen, 10 Tagen sein, dass wir die kleineren bearbeiten. Wir müssen dran denken, dass die Unterschriften ja bestätigt werden müssen. Das heißt, wir müssten in der Woche eigentlich sammeln, möglichst mit dem Auto auch beweglich sein, damit eben die gesammelten Unterschriften zeitnah, also am gleichen Tag auch beglaubigt werden können. Das funktioniert normalerweise auch ganz gut dann mit den Bürgerbüros. Und Annette und ich können uns schon vorstellen, dass wir dann in der letzten heißen Phase auch durchaus uns ein hübsches, nettes Bundesland aussuchen, das wir dann gerne noch unterstützen. Ja, okay. Danke dafür und dass ihr das auch macht. Und ich denke, es kann nicht, also wir stellen ja mittlerweile fest, dass es nicht jedem gegeben ist, gut zu sammeln. Aber diese Leute könnten auf jeden Fall, da das ja oft auch Piraten aus der Region sind, vor Ort beglaubigen lassen. Oder halt, wenn das schriftlich gemacht wird, dass es lohnt sich nicht immer zu fahren, dann muss das aber auch mit einem gewissen Druck erfolgen. Da konnten dann die Leute aus den Ländern, die einfach sagen, ich stelle mich 10 Stunden hin und komme mit 5 Unterschriften zurück, die dann einfach sagen, ich mache sowas. Das ist auch ganz wichtig und in Ländern, wo gesammelt wird, sollte das auf jeden Fall sichergestellt sein. Da gebe ich dir recht. Oder stimme dir zu. Ja. Jürgen, du bist übrigens sehr, sehr leise. Ja, ich habe wieder ein bisschen Probleme. Ich kann ein bisschen lauter reden. Anders kann ich, glaube ich, nichts einstellen. Alles gut. Okay, gibt's dazu noch was? Dann machen wir mit dem Piratenradio weiter. Ist der Bastian da? Michael, hast du neueste Nachrichten? Nein, habe ich nicht. Wir haben gestern in der Presserunde nochmal darauf hingewiesen, dass wir doch hohe Abrufzahlen haben von der ersten Sendung und dass das Format eigentlich wohl ganz gut ankommt und geschickt ist. Und ja, ich möchte nochmal die anderen Themen eben bitten, hier auch in die Vorbereitung zu gehen für weitere Runden. Das braucht einen gewissen Vorlauf. Ich hatte ja schon mal gesagt, also 2 Abende sollte man vorher schon ansetzen, um so ein Ablaufkonzept sich gemeinsam zu erarbeiten, was dann auch sehr hilfreich ist. Ein bisschen Zeit ist noch, aber wenn wir da wirklich 6, 8 Themen noch ansprechen wollen, dann müssen wir da auch einen Zeitplan entwickeln und langsam in die weiteren Vorbereitungen gehen. Also in Energiepolitik bin ich schon am Überlegen, wie wir das dann auch langsam hinbekommen. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen, Anregungen, Vorschläge? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei den jungen Piraten. Sind denn welche anwesend? Dann tun die jetzt einfach mal Dinge. Damit wären wir bei den POLGEF-Berichten. Christos sehe ich jetzt hier nicht. Alex hat was reingeschrieben, der war bei den BOFO-Sitzungen, hat Kommunalpolitisches getan und Unterstützungsunterschriften gesammelt. Er kann heute leider nicht persönlich teilnehmen, wegen der Zukunftswerkstatt Kulturausschuss. Und außerdem ist er von der islamischen Gemeinde zum offiziellen Fastenbrechen eingeladen. Er hat im Pad noch eingetragen, was offen ist. Das steht weiter unten. Und bittet um Rückmeldungen. Ja, damit wären wir dann auch schon bei Baden-Württemberg. Ist hier jemand anwesend? Dann gehe ich davon aus, dass Baden-Württemberg Dinge tut. Ich weiß, dass Michi am Wochenende nach Leipzig fahren wird und dort beim Unterstützungsunterschriften sammeln hilft. Ja. So, was uns jetzt anbelangt, habe ich den Martin gebeten, mal reinzuschreiben, wie es bei uns denn so wahlkampftechnisch im Moment aussieht. Wir haben also aktuell 960 Unterstützungsunterschriften in der LGS, in der Landesgeschäftsstelle, und sind natürlich alle relativ fleißig am Weitersammeln. Ich selbst bin nebenher noch dabei, dass ich mir Leute zusammensuche für Aktionen, also auch zum Planen und vor allen Dingen auch für die Überarbeitung des Programms, denn bei uns ist ja demnächst auch wieder Landtagswahl im September nächsten Jahres Und bereit sein ist bekanntlich alles. So, da ist der Michi. Möchtest du noch ein bisschen was erzählen, Michi? Ja, ganz kurz. Wir in Baden-Württemberg, sieht ganz gut aus bei uns. Wir haben jetzt über 2100, davon über 900 bestätigte Unterschriften. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten müssen wir halt noch mal ein bisschen was sammeln nebenher. Aber es sieht ganz gut aus. Wir müssen es jetzt erstmal alles bestätigen lassen und schauen, dass die Leute es alles auch in die LGS bringen. Das ist manchmal nicht so leicht, wie man sich denkt, obwohl es eigentlich eine einfache Aufgabe war. Dann hatten wir das E-Barock in Ludwigsburg. Es war eine ziemliche Enttäuschung. Es waren relativ wenig Teilnehmer da, die dann auch überhaupt gar nicht unterschreiben wollten, weil sie lieber noch trainieren wollten. Also E-Sports ist keine gute Quelle zum Unterschriften sammeln. Aber zum Glück haben wir uns da nicht drauf verlassen müssen, sondern haben schon eine gute Basis gelegt. Dann planen wir eine Krypto-Party für Journalisten. Da bin ich mal gespannt, wie das ankommt, ob da auch ein paar Leute kommen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal mindestens eine Zusage und ich sage mal, jeder Journalist, der sich von uns das Verschlüsseln beibringen lässt, ist auch für die Zukunft ein Journalist, der uns angetan ist. Ja, ansonsten, ich fahre jetzt Donnerstag bis zum Sonntag nach Leipzig und versuche die Sachsen ein bisschen zu unterstützen. Also Sachsen gebt nicht auf. Ich versuche euch ein paar zu sammeln und ich hoffe, dass ich vielleicht noch einen oder anderen aus Leipzig motivieren kann oder auch zeigen kann, wie man Unterschriften sammelt. Ansonsten, ja, also ich gebe gerne Tipps, wie man sammelt und auch, wenn ihr unterwegs seid und ihr wisst nicht weiter, ruft mich an. Ich schreibe meine Telefonnummer auch gleich nochmal ins Bett. Bisher hat sich nur einer gemeldet aus Hamburg, immerhin, und vielleicht kann man da ein bisschen was weitergeben. Dann haben wir uns auch überlegt, zum Beispiel, dass wir noch beim CSD in Saarland, in Saarbrücken vielleicht auch nochmal Unterschriften sammeln, aber das lohnt sich halt nur, wenn auch die Chance ist, das fertig zu bekommen. Und ich habe in Stuttgart habe ich noch 2-3 Leute, die auch helfen könnten, aber die sagen, sie helfen nur dort, wo sie auch der Meinung sind, dass man es auch noch schaffen kann. Das heißt, eigentlich nur dort, wo schon über die Hälfte auch gesammelt ist, die Unterschriften. Das heißt, versucht eure Wiki aktuell zu halten, versucht selber noch zu sammeln, sonst können wir aus Baden-Württemberg auch nicht helfen, weil wir sind jetzt auch keine Zauberer. Okay, vielen Dank. Ja, habt ihr Fragen an den Michi? Frage nicht, aber erstmal ein großes Dankeschön für das Engagement. Du hast dich ja über die Mailingliste auch immer geäußert. Ich hoffe, dass das auch berücksichtigt wird. Ich möchte nochmal den Hinweis bekräftigen, eintragen in die Wiki-Seiten. Das ist im Moment extrem wichtig, dass es zeitnah eingetragen ist, weil wir irgendwo alle am Überlegen sind, wie wir in unserem eigenen Landesverband aktuell stehen und wann wir da fertig sein können und wo wir noch hinfahren können. Also ich möchte es nochmal betonen, dass das wirklich wichtig ist. Und der Alexander ist ja heute nicht da, aber Bremen hat immer noch nichts eingetragen. Es ist ja schön zu wissen, dass sie sammeln, aber wo stehen sie bitte schön da? Weil 150 Unterschriften kriegt man mit ein paar Leuten an einem Tag hin. Aber man muss es einfach wissen. Also bitte nochmal an alle zeitnah die Dinge eintragen, damit wir uns selbst immer ein Bild machen können. Ja, vielen Dank, Michael. Gut, ansonsten noch Fragen an den Michi? Okay, Fragen an mich, weil ich hatte meinen Bericht ja vorhin schon abgegeben. Gut, Berlin, der Franz Josef ist entschuldigt, der löst gerade private Katastrophen. Dann wären wir bei Brandenburg, ist denn der Stefan da? Ja, ich bin da. Dann sage ich mal kurz, wie bei uns der Stand ist. Also Unterschriften sind wir bei ein bisschen über 500. Das wird also eng. Wir brauchen dann auch wahrscheinlich irgendwann dringend Hilfe. Ansonsten machen wir nächste Woche die Vorstandssitzung im Gläserne Mobil. Und wir haben gerade ein bisschen zu kämpfen mit einer Äußerung eines Mitglieds über Twitter, die so ein bisschen die Runde macht. Und blöderweise dieses Mitglied auch noch auf unser Landesliste mit drauf. Wir besprechen uns jetzt gleich im Anschluss im Vorstand und wahrscheinlich wird der Bundesvorstand aber auch die Sache übernehmen. Ja, ich hörte davon. Unschön. Habt ihr ansonsten noch Fragen? Ja, ich habe eine Frage und zwar, es gibt ja die Möglichkeit, jemand von der Landesliste auch wieder runterzubekommen mit Vertrauenspersonen und ich sage, wenn man, das wäre eigentlich das Minimum an Ordnungsmaßnahmen, das man eigentlich für so eine Äußerung auch machen sollte. Ich frage mich, ob solche Leute überhaupt in unserer Partei was zu suchen haben, die sich freuen, wenn Personen zu Schaden kommen. Ist richtig. Ja, wäre schön, wenn das möglich wäre. Ne? Also dann wäre das natürlich eine große Hilfe für uns. Tja, für das andere Problem wünsche ich euch viel Erfolg bei der schnellen Lösung. Darf ich mal kurz? Ja. Ich wollte mich bedanken bei den Brandenburger Piraten, die ganz schnell reagiert haben bei der brennenden Hütte, weil auf dem Twitter-Account geht gerade die Post ab. Und ich hoffe sehr, dass euer Statement da jetzt noch ein bisschen die Wogen wieder glättet. Danke dafür. Ja, das wünschen wir uns natürlich auch, ja. Ja, okay, damit wären wir dann bei Bremen. Und das ist auch wieder Alex, der ja heute nicht kann. Die sammeln immer noch Unterstützungsunterschriften und können dringend Unterstützung gebrauchen. Den Hinweis mit dem Wiki könnte man dann eventuell nochmal an Alex persönlich geben. Ja, damit wären wir bei Hamburg. Ist denn aus Hamburg jemand anwesend? Dann lese ich es vor. G20 Hamburg, Termine und Mobilisierung. Am 1.7. ist eine Demo gegen das Versammlungsverbot. Am 2.7. ist Protestwelle und Infostand. Unterstützung aus Schleswig-Holstein oder Niedersachsen ist erbeten. Am 8.7. ist die Großdemo um 11 Uhr am Deichtorplatz. Das ist relativ nah am Hauptbahnhof. Es mögen so viele kommen, wie geht. Alle werden wir nicht können. Zu allen Terminen gibt es noch Details. Bitte mobilisieren. Und Kontakt für Rückfragen ist dann info@piratenpartei-hamburg.de. So, damit wären wir dann mit Hamburg durch. Fragen kann ich leider nicht beantworten. Deswegen gehen wir gleich weiter zu Hessen. Ist der Michael inzwischen da? Das sieht nicht so aus. Die sind auch am Unterstützerunterschriften sammeln, zum Beispiel auf der Dokumente, auf dem Hessentag etc. Und morgen ist auf dem Telco-Server dann die Landesvorstandssitzung. Mecklenburg-Vorpommern hat, soweit ich sehe, auch nur eingetragen, da ist niemand da. Dann lese ich es vor. Gut, Unterschriftensammlung macht Mecklenburg-Vorpommern im Internet, da gibt es auch einen Link dazu. Sollte man hier noch Fragen zu haben oder Kontakt wünschen, würde ich sagen, schreibt sie an. Und damit wären wir bei Niedersachsen und heute mal wieder Thomas Gansko. Ich bitte um Bericht. Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Kommen wir gerade vom Unterschriften zählen. Wir haben ja heute auch wieder mal ein bisschen was gesammelt, dazu gleich mehr. Ihr seht ja, aktuell haben wir 769, das eigentlich heißt eigentlich, gerade ist noch jemand gekommen und hat 19 abgeliefert, 779 in der LGS, 483 davon sind bestätigt, 145 aus Hannover sind in der Prüfung und der Rest ist irgendwo was im Umland, im Flächenland Niedersachsen. Da geht am 19.06. dann an die jeweiligen Gemeinden die Post raus. Ich muss, glaube ich, nicht darauf hinweisen, dass mein Aufruf, dass vielleicht Piraten vor Ort das übernehmen könnten, auf sehr wenig Resonanz gestoßen ist, die null ging. Aber nichtsdestotrotz, aktuell dürften wir rund 1000 Unterschriften im Land insgesamt gesammelt haben. Und wie Michael schon richtig hingewiesen hat, Es wäre auch da schön, wenn wir uns die Cars, die bei sich vor Ort sammeln, zumindest die Daten eintragen. Dann haben wir so ein paar kleine Termine gehabt. Einer war dann heute Vormittag in einer Berufsschule, ein Kontakt, der über einen unserer Bezirksratsherren zustande gekommen war, wo alljährlich eine Veranstaltung stattfindet, die nennt sich dann Politik in der Pausenhalle. Und da war so ziemlich alles vertreten, was Rang und Namen hat, also auch hier. Nächsten Termine sind ein paar Straßenfeste und ähnliche Veranstaltungen. Ja, und dann sammeln wir natürlich auch parallel schon zur Landtagswahl 2018, obwohl das bräuchten wir ja gar nicht, wir ziehen ja in den Bundestag ein. Das möchte die Nummer 12 der gewählten Landesliste nicht mehr machen, denn der ist zurückgetreten. Das wär's von mir. Okay, vielen Dank. Ja, damit wären wir bei der nordrhein-westfälischen Landesliste. Halt, stopp, hat noch jemand Fragen an Thomas? Meine Güte. Ich habe eine Frage, und zwar koordiniert ihr auch ein bisschen was mit Hamburg oder sowas, dass ihr auch gemeinsam sammelt? Weil ich habe irgendwie mit dem Hamburger gesprochen, die hat es nicht auf dem Schirm, dass sie in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein mitsammeln. Und ich sag mal, in so einer Stadt wie Hamburg, die an zwei Bundesländer angrenzt und auch Bremen, kann man ja auch irgendwie zusammenarbeiten. Ja, also wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann habe ich auf jeden Fall Formulare aus 15 anderen Bundesländern auch dabei und teilweise auch DKs. Das habe ich auch den Kreisen gesagt, dass die das bitte auch machen sollen. Ob sie es getan haben, kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass, wenn überhaupt gesammelt wird, eben auch für die anderen mitgesammelt wird. Und ich persönlich habe gerade beschlossen, weil ich am 2.7. noch nichts weiter vorhabe, werde ich dann auch in Hamburg sein. Okay, dann vielen Dank. Ja, jetzt habe ich den Marsch nicht gesehen. Ich glaube, der kann auch heute nicht. Ich bin da. Ah, du bist da, Harald. Okay. Ich habe ein, zwei Sachen schon reingeschrieben. Hier Landesparteitag und dann das Misstrauensvotum gegen euren Landesvorstand, das ja Gott sei Dank abgelehnt wurde. Und dann erzähl mal, was sonst noch so war. Genau, ich bin auf der Autobahn unterwegs. Kann also sein, dass ich rausfliege, weil es jetzt im Moment habe ich noch über 4G, aber zwischendurch ist es immer weniger, aber vielleicht macht es auch. Also ja, der Landesparteitag war eigentlich recht turbulent, aber auch durchaus an vielen Stellen konstruktiv. Beim Unterschriften sammeln schätze ich mal, dass wir mittlerweile so um die 1000 liegen müssten, weil es ist viel gesammelt worden, wo Dinge jetzt zu den abgegeben worden sind, die noch nicht in der LGS registriert worden sind. Also knapp die Hälfte, schätze ich mal, haben wir mittlerweile beisammen. Ich selber habe in Neuss knapp 70 abgegeben. Das heißt also, das wäre dann schon über den Daumen ungefähr ein Dreißigstel der notwendigen Unterschriften. Und wir haben ja ungefähr 53 Kreise, von denen mindestens 30 sammeln. Also die Chancen, dass wir das hinkriegen, stehen ganz gut. Speziell in Düsseldorf haben wir viel gesammelt, unter anderem auch ein paar Niedersachsen-Formulare. Die habe ich am LPT an unseren Versammlungsleiter übergeben, der nach Niedersachsen nimmt. Und also von daher denken wir auch dran, für die anderen Bundesländer mit die Formulare zu haben, wenn solche Feste wie JAP Tag oder eben auch hier in Düsseldorf sind und waren. Ganz grobe Rettung, wo man zur Not hat auch nochmal richtig die Sache abrunden, ist der CSD Anfang Juli in Köln. Das ist noch vor dem Stichtag und da kommen ja bekanntlich immer mindestens 100.000 Leute hin. Es ist dann sicherlich möglich sein, noch notwendige Unterschriften dort zu kriegen. Ansonsten sind wir fleißig dabei, Kandidaten aufzustellen. Jetzt bei irgendwie 26 von 64 und es sind mindestens noch 20 AV-Termine terminiert. Ich bin selber dabei, auch noch ein paar andere Termine hinzukriegen in Kreisen, wo selber jetzt nicht von sich aus ein großes Engagement ist, sodass also mindestens 40, wenn es gut geht, 50, 55 Direktkandidaten kriegen wir hin. Die müssen ja auch wieder alle 200 Unterschriften sammeln. Das heißt, es sind alleine ungefähr irgendwie zwischen 8.000 und 10.000 Direktkandidatenunterschriften, sodass also auch da die Möglichkeit mitzusammeln, um die 2.000 hinzukriegen, ist dann halt nur ein Bruchteil der notwendigen Unterstützerunterschriften für Direktkandidaten. Also von daher sind wir da gut dabei, sind zuversichtlich und ich denke auch, dass wir an den letzten Wochenenden vor dem 17. auch noch ein bisschen bei anderen KVen mithelfen können. Also ich denke auch so bei der Marina Kassel macht es sicherlich Sinn, irgendwie mal ein, zwei Stunden Zeiten, wo da was los ist, in die Innenstadt zu fahren oder abends nochmal durch die Kneipe zu ziehen und auch dann für Hessen noch Unterschriften zu sammeln. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Misstrauensvotum war so, dass wir insgesamt eine sehr lebhafte, auch durchaus in vielen Punkten interessante Diskussion dazu hatten. Die hat auch alle, glaube ich, ein bisschen weitergebracht. Und da es ja dann mit 50 zu 20 doch recht deutlich gegen das Misstrauen oder für das Vertrauen ausgegangen ist, sind wir da auch motiviert, als Vorstand uns weiter zu verbessern, um gar keinen Anlass mehr zu bieten, dass man uns Misstrauensvoten um die Ohren hauen will. Das wäre es jetzt im Moment erstmal von mir. Okay, vielen Dank. Hat jemand von euch Fragen an den Harald? Das hört sich jetzt nicht so an. Harald, ich stell dich mal stumm, weil du doch einigermaßen rauscht. So, damit wären wir bei Rheinland-Pfalz. Jürgen. Ja, bei uns ist Unterschriften sammeln auch ein Thema. Wir haben also relativ wenig aktive Piraten, die sammeln. Von denen haben wir Zahlen, aber es heißt, es wird immer gesagt, es wird auch noch woanders gesammelt. Und die Dokumentation kriegen wir zurzeit nicht zusammen. Das haben wir uns aber am Wochenende, wir hatten uns getroffen gestern in Ludwigshafen und da haben wir vom LAVO gesagt, wir werden jetzt jeder seine Ecken nochmal antelefonieren, anschreiben, damit wir Zahlen haben, die auch in etwa stimmen. Dann, ja, wir haben aber gesehen, dass es wohl ohne Hilfe bei uns ganz schwierig wird, weil einfach viel zu wenig mittlerweile sammeln. Ja, dann hatten wir gestern und heute ist der IT-Gipfel der Bundesregierung in Ludwigshafen. Da waren eigentlich Aktionen geplant und das, ich sag einfach mal, der Gipfel war auch sehr lange vorher hier immer wieder bekannt gegeben worden, steht auch in vielen Pads drin, in vielen Polgef-Pads drin, aber es waren eigentlich, außer Sebolino, war kein Pirat von anderen Landesverbänden da und auch aus Rheinland-Pfalz war es ganz dünn. Daher haben wir gestern eigentlich nur ein bisschen Flagge zeigen können, so in der Nähe des Baus, wo die Politiker waren und haben das dann einfach auch genutzt, um mal noch 20, 30 Unterschriften zu sammeln. Die Marina Kassel sollte eigentlich nicht von uns nicht genutzt werden, weil wir gesagt haben, zu den Aktiven gehören leider auch gerade die, die im Vorstand sind. Aber wir haben uns gestern doch auch vielleicht, also es steht noch nicht ganz fest, doch dazu entschieden, auch zu Marina Kassel zu fahren, um dort einfach auch Motivation noch ein bisschen zu sammeln, weiterzugeben und vielleicht auch noch Hilfe zu bekommen. Das haben wir heute, wir haben noch eine Vorstandssitzung vorher, da werden wir das noch festlegen. Gut, das war's aus Rheinland-Pfalz. Schlicht ist eigentlich, dass wir, wenn Aktionen geplant sind, das sehen wir auch bundesweit, dass wir da irgendwas noch machen müssen, dass Aktionen und Kampagnen, dass wir da einfach wesentlich besser werden. Ja, vielen Dank, Jürgen. Habt ihr Fragen an Jürgen? Das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir im Saarland und ich begrüße den Schatzmeister des Landesverbands Saarland. Hallo Thorsten, ihr habt einen neuen Vorstand. Ja, hallo. Wir hatten vorgestern einen ziemlich kurzen und knackigen Landesparteitag gemacht. eigentlich nur zwei Sachen gemacht, nämlich zuerst unsere Satzung so geändert, dass der Vorstand ein bisschen kompakter wird und dann einen neuen Vorstand gewählt. Ja, die entsprechenden Daten habe ich eingetragen. Es sind also ja, zwei Vorsitzende und stellvertretender Vorsitzender sind zumindest auf Landesebene jetzt neu dabei. Ansonsten halt ein bisschen umverteilt von den Aufgaben. Wir haben jetzt halt, da wir uns von den offiziellen Positionen auf das beschränken wollten, was halt durch das Parteiengesetz vorgegeben ist, jetzt kein Gensek und kein PolGF, sondern werden das per Vorstandsgeschäftsordnung verteilen. Wahrscheinlich wird der Ralf Petermann als stellvertretender Vorsitzender den PolGF mit übernehmen, weil er auch die Pressearbeit hauptsächlich macht. Und ich werde weiterhin per GO wahrscheinlich den Gensek machen, dass man halt nicht zu viel hin und her hat, wenn es um die Mitgliederverwaltung geht, sowohl was halt Eintritte, Austritte als dann auch die Mitgliedsbeiträge betrifft. Ja, verteilt wird das Ganze dann wohl nächste Woche und von daher schon mal die Entschuldigung, dass nächste Woche von uns wohl keiner da sein wird, weil wir dann unsere konstituierende Sitzung wahrscheinlich nächste Woche am Dienstag machen. Ja, weiterhin Teilnahme am CSD in Saarbrücken. Es wäre halt, wie gesagt, wie ja schon angedeutet wurde, nett, wenn jemand von einem anderen LV noch ein bisschen zum Unterstützen kommen könnte. Allerdings, klar, wir sehen ja auch, dass es in anderen Landesverbänden vielleicht wichtiger ist, dass dann jemand sich dort noch einbringt. Auch wenn wir dann in Zweifelsfall gucken müssen, wie wir uns selber durchkämpfen. Mit den Unterstützungsunterschriften ist bei uns halt extrem schwierig. Ich sag nur, es sind halt, wenn man in Saarbrücken zum Beispiel einen Infostand macht, es sind halt viele französische Leute, die an einem langkommen, viele Luxemburger, die schon mal dann als potenzielle Unterschriftsleistende flach fallen, wo man dann Leute aber schon mal anspricht. Und ja, und dann ist natürlich bei uns unser Image halt im Saarland völlig völlig verbrannt. Und wenn ich dann so lese von einem CSD mit 150 Unterschriften oder so, war gerade ein Statement, eine Stunde in Saarbrücken gesammelt, eine Person, 6 Unterschriften. Und das ist jemand, der sich voll ins Zeug legt bei der Sache. Und von daher halt eben sind wir im Moment, also wenn es gut geht, wir sind im Moment gerade nochmal am Zusammenrechnen bei etwa der Hälfte, was wir für die Landesliste brauchen. Jo, das wäre es im Moment dann aus dem Saarland. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Thorsten? Das hört sich ja. Meine Frage, ich habe heute auch mit deinem Kollegen geredet. Er hat gesagt, ihr seid nur 2 Leute, die praktisch Unterschriften sammeln im Saarland. Und ihr habt aber jetzt einen Vorstand und ihr habt bestimmt ein paar Mitglieder. Meint ihr, könnt wenigstens die motivieren, dann wenigstens bei Aktionen wie CSD oder so weiter noch was zu machen? Das mit Sicherheit ist, ich sag mal, das Problem ist halt auch, also ich habe zum Beispiel auch dann, wo ich mal an einem Samstag oder so mitmache, aber das Problem ist halt einfach, dass viele von uns halt das beruflich nicht auf die Reihe kriegen, weil wir haben halt leider kaum ja, Studenten oder ähnliches oder Freiberufler jetzt noch dabei, die sich ihre Zeit etwas freier einteilen können. Und von daher, ja, wie gesagt, bei mir ist es extrem, extrem schwierig zu den Zeiten, wo die halt ihre Stände machen und auch machen können, zum Beispiel dann halt dran teilzunehmen. Ja, also ich bin auch berufstätig und es gibt auch die Möglichkeit, am Feierabend noch sammeln zu gehen. Und ich habe auch ein paar Möglichkeiten, wo ich dann auch vielleicht telefonisch ein paar Tipps geben kann, beziehungsweise ich habe deinem Kollegen mal was geschrieben. Ich weiß nicht, ob er das an euch weitergibt. Wäre ganz cool. Okay. Dann habe ich noch eine Wortmeldung von Michael Berndt, der Glück gehabt hat, dass ich sie gesehen habe im Mumble-Chat. Bitte Wortmeldungen in den Chat. Ja, vielleicht lerne ich das nochmal. Michael hat das ja eben schon angedeutet. Das ging mir auch durch den Kopf. Ich kenne mich ja im Saarland nicht aus, aber ich gehe mal davon aus, ihr habt auch Kneipen oder sowas wie baden-württembergische Besenwirtschaften. Sprich, kann man die Abende da nicht auch nutzen? Leute, das kann man bestimmt mit Sicherheit. Ich würde das jetzt aber nicht in der Breite diskutieren wollen. Ganz ehrlich, so ein Input-Pad können wir ja mal zusammenstellen, dass wir einfach da mal alle reinschreiben, was man so an Ideen hat, wie man Unterschriften zusammenkriegt. Das würde ich jetzt im Moment nicht so intensiv machen wollen. Das war jetzt aber nicht ein billiger Hinweis, sondern ich versuche schon die Situation am Saarland ein bisschen zu verstehen. Ich habe auch nicht gesagt, dass das ein billiger Hinweis war, Michael. Ich habe nur gesagt, dass wir jetzt tatsächlich in der Breite hier das vielleicht nicht diskutieren sollten und dass es vielleicht auch wirklich sinnvoll wäre, damit alle was davon haben, uns auch alle nachlesen können, wenn wir dann in unserem Teampad einfach ein Pad aufmachen, in dem wir das einfach wirklich mal sammeln. Dass man sich da auch Ideen holen kann, wo kriege ich noch Unterschriften her. Darum ging es mir. So, gibt es zu allem anderen noch Fragen? Das hört sich nicht so an. So, dann wären wir bei Sachsen. Ist da jemand da? Das hört sich nicht so an. Somit wären wir bei Ingolf aus Sachsen-Anhalt. Tensor, mach mal. Ja, also ich war ja ein paar Tage im Urlaub. Ich bin jetzt auch noch nicht so ganz auf dem Laufenden. Vor allen Dingen, was Unterstützerunterschriften ansammelt. Also ich befürchte, es ist immer noch ziemlich mau bei uns. Und was heute noch so als aktuelles Problem hochgepoppt ist, dass wir gegebenenfalls einen IT-Beauftragten benötigen, werden extern, es hat sich intern niemand beworben, diese Beauftragung läuft aus. Und ich hatte da so gedacht an die Brandenburger, die da ja offensichtlich eine ganz gute Struktur haben und auch ein bisschen näher dran sind, dass man zum Dorf mal hinfahren kann, dass die da uns vielleicht mal unterstützen könnten. Ist jetzt aber nur mal so eine Draft-Idee an den Bastian, wenn er zuhört. Wahrscheinlich später bestimmt in der Aufzeichnung. Im Moment sehe ich nicht, dass er da ist. Ja, ja, wie gesagt, das kann ich ja per Mail klären. Also das ist ja auch noch nicht so ganz akut. Also na, akut ist es schon, aber es ist noch nicht finalisiert als Problem. Okay, gut. Gibt es jetzt auch noch Fragen? Damit wären wir bei Schleswig-Holstein, wo eine Frage drin steht von Alex an die Schleswig-Holsteiner. Ist jemand aus Schleswig-Holstein anwesend? Das finde ich ausgesprochen traurig. Gut, damit wären wir bei Thüringen. Ist aus Thüringen jemand da? Auch nicht. Somit wären wir bei den Themenbeauftragten. Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ihr habt ja schon am Anfang so ein bisschen über das Piratenradio gesprochen und da möchte ich hinweisen, es gibt jetzt auch einen kleinen Beitrag auf dem Blog des Netzwerk Grundeinkommen zu dieser Sendung. Ich habe euch auch den Link reingepostet in der Zeile 185. Und ich denke, es wäre auch ganz schön, wenn ihr die Seite auch ein bisschen bewertet würden, weil das hilft uns auch, dass das dann auch ein bisschen Resonanz hervorruft. Ja, und dann habe ich erfreulicherweise auch den BGE-Redebeitrag von Sebastian Alscher in Frankfurt wiedergefunden. Die Kassette war falsch eingeordnet, da bin ich sehr froh. Denn das hat mir doch sehr leid getan, wenn ich ihn da nicht als Video jetzt auch präsentieren durfte oder konnte. Die Videosequenz läuft noch hoch, aber der Link steht schon und ihr könnt euch das später dann anschauen. Es wird wohl noch eine Stunde dauern, weil das sind doch große Dateien immer. Naja, und was auch erfreulich ist, Also wir werden von immer mehr Leuten wahrgenommen von der BGE 17 Tournee und es gibt in Hannover gibt es so ein kleines Internetradio, was unsere Redebeiträge sukzessiv jetzt veröffentlichen wird. Da sind schon 3 Beiträge jetzt in Sendung gegangen, was ich auch sehr schön finde. Naja, und ich war ja jetzt in Halle bei dieser BGE 17 Tournee und hat mir auch sehr gut gefallen, diese Atmosphäre. Und da hatte ich so einen kleinen freudschen Versprecher gehabt bei meiner Vorstellung und das wird jetzt so ein bisschen rumgetwittert. Ich sag mal 2000 Jahre im Dienste der Piratenpartei, aber nichtsdestotrotz, die Atmosphäre war sehr gut und ich hatte sehr, sehr gute Gespräche am Rande gehabt. Ich werde auch noch am Schluss etwas unter Sonstiges dazu sagen. Das war's jetzt von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Gibt's Fragen an Gernot? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei der Energiepolitik und bei Michael Berndt. Naja, aber dann muss ich Gernot noch ein Kompliment machen. Also so alt sieht er nun wirklich nicht aus. Danke, Michael. Ja, Energiepolitik, also Wahlprüfsteine sind ja jetzt immer so ein Thema, dass wir uns natürlich auch in unserem Bereich dann kümmern. Und ansonsten sind wir in der Vorbereitung eines Blogbeitrags zum Tag der Degradation, Wüstenausbreitung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Ist nächsten Samstag ein Thema, wo Klimapolitik, Energiepolitik ein bisschen auch die Rolle spielt, aber auch ganz wesentlich ist Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Entwicklungspolitik. Insofern bin ich dabei, mit Annette zusammen da etwas für den nächsten Samstag vorzubereiten. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen dazu? Das hört sich nicht so an. Ja, dann wären wir bei Annette. Ja, moin. Ja, ich habe die richtigen Knöpfe gedrückt. Hallo. Ja, und ein bisschen lauter. Jetzt besser vermute ich. Oh ja. Leg los. Ja, ich habe weiter nicht zu berichten als das, was Michael schon gesagt hat. Und dass wir jetzt mit Bildmaterial von glücklichen Hühnern haben wir jetzt den Stoff fürs Video zusammen. Muss dann jetzt noch bearbeitet und zusammengestellt werden. Das ist es soweit. Prima, dankeschön. Habt ihr Fragen an Annette? Das hört sich nicht so an. Jetzt mache ich mal kurz einen Sammelaufruf für Datenschutz, Digitalisierung, Netzpolitik, Finanzen, Wirtschaft und Außen- und Sicherheitspolitik. Ist jemand da? Und das prangere ich jetzt mal kurzfristig an. Bildung, Forschung, Wissenschaft, da hat der Michael eingetragen, dass es nichts Gravierendes Neues gibt. Und er Versammlungsleitung auf dem LPT in Nordrhein-Westfalen gemacht hat. So, queer, ist da jemand da? Und das hört sich auch nicht so an. Damit wären wir bei der Drogen- und Suchtpolitik. Den Andreas sehe ich hier jetzt nicht. Dann ist er wahrscheinlich in seiner Quiratensitzung. Drogen- und Suchtpolitik-Sitzung. Dann lese ich schnell vor. Der hat wöchentliche Mumble-Sitzung dienstags 19.30 Uhr. Am Donnerstag fährt er nach Berlin zum Aufbau des Messestands. Und dann ist die Mary Jane vom 16. bis 18.06.2017. Ich gehe mal davon aus, dass man auch dort unterstützen kann und beim UU-Sammeln helfen. So, dann wären wir jetzt beim Top 4. Ja, ganz kurz dazu, ja. Hallo. Ja. Also wenn jemand noch Lust hat, die Mary Jane ist also wirklich toll hier in Berlin. Ich war letztes Jahr da, da ist richtig was los. Und jemand irgendwie kurzfristig noch eine Unterkunft braucht, mir, Hauptsache, ihr kommt vorbei. Nicht deswegen nicht kommen. Ich habe Möglichkeiten. Gut, das ist sehr schön. Vielen Dank. Jo, und dann sind wir schon beim Sonstigen. Gernot. Ja, also ich habe es ja eben schon angedeutet, ich bin ja jetzt ziemlich viel unterwegs und lerne da bei diesem BGE-Tournee auch sehr viele Leute kennen, die nicht nur BGE im Sinne haben, sondern sich überhaupt für alternative Ideen, Konzepte und so weiter interessieren. Und in Halle war das genauso. Ich habe, was erfreulich war, es waren viele Piraten anwesend, also das fand ich sehr gut. Es waren aber auch ehemalige Piraten da und mit denen habe ich auch gesprochen. Und was mir so ein bisschen auffällt bei dieser ganzen Szene oder bei diesen Gruppen, die sich für alternative Ideen sich stark machen, es fehlt, glaube ich, an Vernetzung und Austausch, an Informationen. Also untereinander, bundesweit. Das heißt, jeder macht so sein eigenes Süppchen oder kocht sein eigenes Süppchen da vor Ort. Und dann sind manchmal so Fragen, die man vielleicht, die anderen vielleicht schon beantworten könnten. Und ich stelle jetzt einfach mal eine allgemeine Frage, die jetzt nicht auch beantwortet werden muss, aber vielleicht für die Zukunft wäre nicht die Piratenpartei gut beraten, diese politische Plattform der Alternativen in Zukunft anzubieten. Also das denke ich, da könnten wir wieder Wählerstimmen auch in Zukunft wieder bekommen, wenn solche Menschen merken, dass sich die Piratenpartei dafür doch sehr stark einsetzt für solche zukunftsorientierten Ideen. Ja, und dann gab es gestern Abend doch einen sehr interessanten Bericht auf der im Heute-Journal über La République en Marche. Da war das Fazit am Schluss, Parteien haben wohl ausgedient, es lebe die Revolution per Wahlzettel. Das ist nicht von mir, sondern das war nachher der Kommentar am Schluss dieser Sendung. Und ich frage mich, ob da nicht Frankreich uns ein demokratischer Neuanfang vormacht. Also es hat viel Ähnlichkeit gehabt von der Sendung her, was ich so am Anfang bei der Piratenpartei erlebt habe. Nämlich es sind sehr viele junge Leute, die sich jetzt plötzlich in dieser neu gegründeten Partei sich engagieren und auch die Möglichkeit haben, wohl in die Parlamente zu kommen. Und also ich sag nur so viel, ich wünsche dieser neuen Bewegung viel, viel Glück und ich hoffe, dass wir vielleicht in einigen Jahren davon profitieren können. Das war es so von meiner Seite, ein paar Ideen oder zwei Ideen. Okay, vielen Dank. Hat dazu noch jemand Fragen oder Anmerkungen? Das hört sich jetzt auch nicht so an. Dann ist da auch noch eine Frage von Alex im Pad zum Thema SG innerparteiliche Bildung. Er wüsste gerne, wer hier gerade den Hut auf hat. Wenn da jemand sachdienliche Hinweise hat, bitte um Rückmeldung an Alex. Dann habe ich in Zeile 239 das Pad für die Unterstützungsunterschriften Ideensammlung reingepastet. Nehmt das wirklich und schreibt rein, was immer euch einfällt, wie man sich's leichter machen kann, wie man an Unterschriften kommen kann. Ja, kommendes Wochenende ist dann die Marina Kassel. Da sind dann auch zwei Links mit im Pad. Einmal die Anmeldung und einmal der Link ins Wiki mit dem Programm etc. Dann fragt hier jemand, ob die Anzeige beim Bundeswahlleiter läuft. Jürgen, hast du sachdienliche Hinweise? Ja, wir haben das natürlich an den BUFO weitergegeben, weil das vom BUFO gemacht werden muss. Wir haben die Aussage vom BUFO, dass es läuft und dass es diese Woche eingereicht wird. Das ist doch sehr schön. Okay, dann ist noch ein Link auf den Mumble-Kalender mit drin. Und dann schreibt jetzt auch noch gerade Thomas Gansko, glaube ich, zum Thema Wahlprüfsteine. Nämlich, wer Wahlprüfsteine sieht, die von Organisationen an die Parteien verschickt wurden und die sich noch nicht in der PAD-Ebene der Wahlprüfsteine befinden, gebe bitte Bescheid an Thomas Gansko. Der wird dann auch sich der Sache annehmen. Thomas, hast du dazu noch was Zusätzliches? Nein, manche tun das schon. Von Semolino habe ich gerade den Hinweis auf etwas bekommen, was Pulse of Europe wohl als offenen Brief an alle im Bundestag vertretenen Parteien geschickt hat. Da habe ich jetzt mal nachgefragt, ob die vielleicht auch von uns Antworten haben möchten. Und wie gesagt, wenn jemand irgendetwas findet, was dann nicht unter diesem Link, wenn man ja angemeldet ist für Wahlprüfsteine, dann kann man ja iPad sehen, zu finden ist, dann bitte piep an mich. Okay, vielen Dank. Ja, hat dann sonst noch jemand Worte von bleibendem Wert? Das hört sich jetzt im Moment nicht so an. Dann haben wir auch noch den Link auf die Koordinatorenkonferenz, die ja auch regelmäßig tagt. Das kann man unter diesem Link dann in Erfahrung bringen. Informationen der Landesverbände, die an Presse und Social Media gehen sollen, werden dann bitte eingetragen mit Ansprechpartner, werden geschickt mit Ansprechpartner an sg-presse@lists.piratenpartei.de. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Stange. Es ist jetzt 20.50 Uhr. Ich schließe die Sitzung, bedanke mich bei allen Anwesenden, sowohl den Teilnehmern als auch den Zuhörern und wünsche euch allen noch einen schönen Abend.